ich bin Hein, das Pomperschwein. Und ich schlüpfe in meinen Nadelstein Sakko rein. Dann geh ich noch rasch zum Friseur auf die Stelle. Der Duft in der Beine, super bis zur Dauerwelle. Und nicht vergessen, ein paar blaue einzustecken. Weil ohne Kohle lässt sich heute keine mehr decken. Ich bin Hein, das Pomperschwein. Ja, ich bin Hein, das Pomperschwein. Auf der Glasfläche in cooler Pose, meine Affen werden rosa Karottenhose. Die Mädels kriegen alle unheimlich auf mich drauf, weil ich an der Bar immer nur sechs mit Früchten zog. Ich war beim FAS noch in Mercedes-Benz. Wenn ich tanze, müssen alle brechen, neue Breakdance. Ich bin Hein, das Pomperschwein. Ja, ich bin Hein, das Pomperschwein. Ich schmier mich mit schwarzer Schuhcreme ein, so komm ich in jede Disco rein. Und ich sag mir zu mir auf dem Tanzparkett, geil kämen, wenn ich Michael Jacksons Stimme hätte. Und ich geh zum Doktor, nur ein kleiner, großer Schnitt. Jetzt sing ich im Mobil mit, ich bin Hein, das Pomperschwein. Ja, ich bin Hein, das Pomperschwein. Plötzlich geht die Tür auf und die Rocker stürmen rein. Vorne weg so ein kleiner, böser Langmeier mit Nickelbrille, der brüllt, du Pomperschwein! Thank you.